Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Let's continue with Colossians chapter 1, verse 3 in the Passion. Machen wir mit Kolosser 1, Vers 3 in der Passion weiter. Oh, by the way, I still love the Passion. Übrigens mag ich die Passion immer noch. I just didn't like that part yesterday. Ich mochte nur den Teil gestern nicht. But I think the Passion is still a wonderful translation. It makes the Bible come alive. Aber ich halte die Passion immer noch für eine wundervolle Übersetzung, die die Bibel lebendig macht. Okay, so verse 3, he says this. In Vers 3 heißt es, it says, every time we pray for you, our hearts overflow with thanksgiving to Father God, the Father of our Lord Jesus Christ. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, fließen unsere Herzen über vor Dankbarkeit gegenüber Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Do you know, Paul was very honest. Weißt du, Paulus war sehr ehrlich. And I think that expression is such an incredible, powerful compliment. Und ich denke, dieser Ausdruck ist so ein unfassbar kraftvolles Kompliment. Look at this. Schau mal. Every time he prays, his heart is overflowing with thanksgiving to God for them. Immer wenn er betet, fließt sein Herz über vor Dankbarkeit wegen ihnen. Do you know, there are some people that I could actually say the exact same about. Es gibt Menschen, über die könnte ich genau das Gleiche sagen. When I pray for Daniel. Wenn ich für Daniel bete. I feel just like that. Empfinde ich genau das. But when I pray for some other people, I don't feel like that. Aber wenn ich für manch andere Leute bete, empfinde ich das nicht. I pray for them, I love them, but my heart isn't overflowing with thanksgiving because they give me more headache than joy. Ich bete für sie und liebe sie, aber mein Herz fließt nicht über vor Dankbarkeit, denn sie bereiten mir mehr Kopfschmerzen als Freude. But Paul obviously was so deeply touched by not only his love for the church in Colossae, but also how they lived his life, how they lived their life. Paulus war offensichtlich sehr berührt, nicht nur weil er die Gemeinde in Kolossea liebte, sondern auch wegen dem, wie sie lebten. And this is something that we should all strive for. Und danach sollten wir alle streben. So ask yourself this question. Also stell dir selbst die Frage. When other people pray for me, do their hearts overflow with thanksgiving? Wenn andere für mich beten, ist ihr Herz dann von Dankbarkeit erfüllt? We should always live life so the people who pray for us are actually have a heart that's overflowing with thanksgiving. Wir sollten immer so leben, dass das Herz von denen, die für uns beten, vor Dankbarkeit überfließt. And then he says, dann sagt er, for we have heard of your devoted lives of faith in Christ Jesus. So here we know why he's so thankful. Denn wir haben von eurem hingebungsvollen Leben im Glauben an Christus Jesus gehört. Jetzt wissen wir, warum er so dankbar ist. You know, I love the story when Paul talks about all his sufferings to the Corinthians. Ich liebe die Geschichte, in der Paulus den Korinthern all seine Leiden erzählt. I mean, he suffered persecution that probably nobody who is listening to this audio has ever suffered. Er litt Verfolgung wie wahrscheinlich niemand anderes, der diese Andacht hört. But when he talks about everything, stoned and shipwrecked and beaten. Doch als er über all das spricht, gesteinigt, geschlagen, Schiffbruch erlitten. He says, and above all, I carry the burden for the churches. Sagt er, zu alledem trage ich die Last für die Gemeinden. You see, Paul carried a huge burden because he loved the church so much. Paulus trug eine riesige Last, weil er die Gemeinde so sehr liebte. I mean, I dare not even in the slightest compare myself to Paul. Ich wage es nicht, mich auch nur im Geringsten mit Paulus zu vergleichen. But I tell you what, I think I understand him a little bit. Aber ich glaube, ich verstehe ihn ein klein wenig. One day, in a couple of prophetic dreams, Jesus showed me the following. Jesus zeigte mir eines Tages in einer Reihe prophetischer Träume Folgendes. That only about 10% of all of the children of God are true disciples of Jesus. Nur rund 10% aller Kinder Gottes sind wahre Nachfolger Jesu. And I tell you what, only on a very few occasions I've seen the eyes of Jesus so sad. Und ich kann dir sagen, dass ich nur sehr selten die Augen von Jesus so traurig gesehen habe. You know, and if we really care about the church, wenn uns die Gemeinde wirklich wichtig ist, it will be a burden that we carry for the church to be in passionate love with Jesus. Wird es für uns zu einer Last, dass die Gemeinde Jesus leidenschaftlich liebt? You know, unfortunately, many leaders, they just want to build the kingdom, have a church that gives them a little headache and have success in their ministry. Leider wollen viele Leiter nur ihr Reich bauen, eine Gemeinde haben, die ihnen ein wenig Kopfschmerzen bereiten und Erfolg in ihrem Dienst. But true leaders of the in the kingdom of God, aber die echten Leiter im Reich Gottes, they have one desire, is that people become truly and passionate followers of Jesus Christ. Haben das Verlangen, dass die Menschen wahre, leidenschaftliche Nachfolger von Jesus Christus werden. You know, I receive so many testimonies from all over the world, basically daily. Ich bekomme fast täglich so viele Zeugnisse aus aller Welt. But I can tell you honestly that no testimony has ever brought greater joy to me. Aber ich kann dir ehrlich sagen, dass kein Zeugnis mir jemals mehr Freude gebracht hat. When people have said to me, Reinhard, through your ministry, I have fallen in love with Jesus and I'm passionate for him. Als wenn Leute sagen, Reinhard, durch deinen Dienst habe ich mich in Jesus verliebt und bin leidenschaftlich für ihn. So look at this. Schau mal. Paul was a true man of God who cared for the church more than for his own ministry. Paulus war ein wahrer Mann Gottes, dem die Gemeinde mehr am Herzen lag als sein eigener Dienst. And the reason why he always gave thanks to God when he prayed for them was because they were devoted to Jesus Christ. Und der Grund, warum er immer Gott dankte, wenn er für sie betete, war, wenn sie Jesus hingegeben waren. But look at this. Doch schau dir das an. He combines two things which I found quoted in one sentence several times in the New Testament. Er verbindet zwei Dinge, die ich einige Male im Neuen Testament im selben Satz gefunden habe. And that's faith and love. Und das ist Glaube und Liebe. He says this, that your devoted lives of faith in Christ Jesus and your tender love towards all of his holy believers. Er sagt, von eurem hingebungsvollen Leben im Glauben in Jesus Christus und eurer zärtlichen Liebe zu allen Gläubigen. Guys, I'm 61 years old. Leute, ich bin 61 Jahre. Been a Christian for 54 years and been serving God for 41 years. Seit 54 Jahren Christ und diene Gott seit 41 Jahren. And when I was young, I was all about faith. Als ich jung war, ging es mir nur um Glauben. You know, I was preaching faith every place I went. I was teaching faith. I was raising people up to walk in aggressive faith. Ich predigte überall Glaube, erzog Menschen in aggressivem Glauben zu leben. Going on the street, praying for the sick. Ging auf die Straße und betete für die Kranken. We did crazy, crazy stuff. Wir machten verrückte Sachen. What we still do. Tun wir immer noch. But you know, the longer I walk with Jesus, the more I realize that faith without love is really nothing. Doch je länger ich mit Jesus gehe, desto mehr begreife ich, dass Glaube ohne Liebe wirklich nichts ist. These two things have to constantly grow together in our lives. Diese beiden Dinge müssen ständig zusammen in unserem Leben wachsen. And Paul said that the reason why he's so thankful is because they're passionately devoted in the faith and they have tender love towards all the believers. Paulus sagt, dass er vor Dankbarkeit überfließt, weil sie hingebungsvoll im Glauben leben und zärtliche Liebe zu allen Gläubigen haben. Can you imagine? Kannst du dir vorstellen, if every person who is listening to these devotionals, wenn jeder, der diese Andacht hört, says in 2021, my goal is to walk in radical faith and walk in tender love towards all people. Sagt, mein Ziel in diesem Jahr ist, in radikalem Glauben und in zärtlicher Liebe allen Menschen gegenüber zu leben. I tell you what, we would sure reach a lot of people. Ich kann dir sagen, dass wir viele Menschen erreichen würden. And those who are true servants of the Most High God will have a heart full of thanksgiving whenever they think and pray for us. Und die wahren Diener des Allerhöchsten Gottes hätten ein Herz voll Dankbarkeit, wenn sie an uns denken und für uns beten. I will see you guys tomorrow. Bis morgen.